Elftes Kapitel, die Uralten. Die Hoch- und Großmeisterhexe stand jetzt genau in der Mitte des Podiums und ihre mordlustigen Augen wanderten langsam über die Versammlung der Hexen, die eingeschüchtert zu ihren Füßen saßen. Alle diejenigen, die über 70 sind, die Hand heben, bellte sie plötzlich. 7 oder 8 Hände fuhren in die Höhe. Es kommt mir so vor, sagte die Hoch- und Großmeisterhexe, als ob ihr Alten nicht mehr imstande sein könntet, auf die hohen Bäume zu klettern, um die Grunzereier zu suchen. Das können wir auch nicht, euer Hochgeboren, ich glaube, das können wir nicht mehr, murmelten die alten Hexen. Und ihr seid auch nicht mehr imstande, den Grabbengnacker zu fangen, der hoch oben auf felsigen Klippen haust, fuhr die Hoch- und Großmeisterhexe fort. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ihr den geschwinden Gatzengnilch jagt oder die tiefen Glüfte taucht, um den Glatschmaulglauer mit dem Speer zu erlegen oder gar mit einer Flinte unterm Arm durch die düsteren Moore streift, um den Grabbelspritzer zu treffen. Ihr seid zu alt und zu schwach dafür. Das sind wir, murmelten die Alten. Das sind wir, das sind wir. Ihr Uralten habt mir viele Jahre lang treu gedient, sagte die Hoch- und Großmeisterhexe. Und ich denke nicht daran, euch nur deshalb um das Vergnügen zu bringen, ein paar tausend Kinder pro Nase verschwinden zu lassen, weil ihr alt und schwach geworden seid. Deshalb habe ich höchstpersönlich mit meinen eigenen Händen eine kleine Menge des Mäusemachers hergestellt und bevor wir das Hotel verlassen, werde ich ihn unter den Alten verteilen. Oh, danke schön, riefen die alten Hexen. Du bist zu gut zu uns, hochgeborene Herzenshexe. Du bist so freundlich und fürsorglich. Hier ist eine Probe dessen, was ich euch schenken will, rief die Hoch- und Großmeisterhexe. Sie kramte in einer Tasche ihres Gewandes herum und zog eine sehr kleine Flasche heraus. Die hielt sie in die Höhe und rief, diese winzige Flasche enthält 500 Dosen des Mäusemachers. Das reicht aus, um 500 Kinder in Mäuse zu verwandeln. Ich konnte erkennen, dass das Fläschchen aus dunkelblauem Glas bestand und wirklich sehr klein war. Ungefähr so groß wie die Flaschen mit Nasentropfen. »Jede von euch Alten wird 2 von diesen Flaschen erhalten«, verkündete sie. »Dankeschön, vielen Dank, du großzügige und fürsorgliche«, sangen die alten Hexen im Chor. »Keinen Tropfen werden wir vergeuden. Jede von uns wird hoch und heilig versprechen, 1000 Kinder zu zermalmen und zu vernichten und wegzupusten.« »Die Sitzung ist geschlossen«, verkündete die Hoch- und Großmeisterhexe. Ich sage jetzt noch an, wie unsere Zeit für den Rest unseres Aufenthalts in diesem Hotel eingeteilt ist. Direkt anschließend an diese Sitzung müssen wir auf die Sonnenterrasse und mit diesem lächerlichen Direktor Tee trinken. Als nächstes werden sich jene Hexen, die zu alt sind, um noch auf Bäume zu klettern und Grunzereier zu suchen, um 6 Uhr in meinem Zimmer melden und pro Nase 2 Fläschchen Mäusemacher abholen. Meine Zimmernummer ist 454. Bitte nicht vergessen. Und um 8 werden wir uns alle im Speisesaal zum Abendessen versammeln. Wir sind die entzückenden Damen von der KGVK und sie haben 2 große Tische extra für uns reserviert. Aber vergesst nicht, euch Wattepfropfen in die Nase zu stecken. In diesem Speisesaal wird es nur so von ekelhaften kleinen Kindern wimmeln und ohne unsere Nasenpfropfen wird der Gestank unerträglich sein. Aber das ist nicht so wichtig. Denkt vor allem immer daran, euch stets und ständig normal zu benehmen. Ist alles klar? Noch irgendwelche Fragen? Ich habe eine Frage, euer Hochwohlgeboren, erklang eine Stimme im Publikum. Was geschieht, wenn ein Erwachsener eine von den Süßigkeiten aus unseren Läden isst? Pech für den Erwachsenen, erwiderte die Hoch- und Großmeisterhexe. Die Sitzung ist geschlossen, rief sie. Hinaus mit euch. Die Hexen standen auf und begannen, ihre Sachen zusammenzusammeln. Ich beobachtete sie durch die Ritze und hoffte inständig, dass sie sich beeilen und weggehen würden, damit ich endlich in Sicherheit wäre. »Wartet!« schrie eine der Hexen in der letzten Reihe. »Lasst alles stehen und liegen!« Ihre gellende Stimme scholl wie eine Trompete durch den Ballsaal. Alle Hexen hielten auf der Stelle inne und drehten sich um und schauten die Schreierin an. Sie war eine von den größeren Hexen und ich konnte sie genau sehen. Sie stand da, hatte den Kopf zurückgeworfen und die Nase in die Luft gereckt und sog diese in tiefen, langen Zügen durch ihre geriffelten rosa Muschelnüstern ein. »Wartet!« schrie sie wieder. »Was ist denn?« fragten die anderen. »Hundeköttel!« kreischte sie. »Gerade habe ich eine Spur von Hundekötteln gerochen.« »Aber nicht doch«, riefen die anderen, »das kann doch gar nicht sein.« »Ja, ja, ja, ja«, heulte die erste Hexe. »Da ist es wieder. Es ist nicht sehr stark, aber da ist es schon.« Ich glaube wenigstens, dass es da ist. Es ist bestimmt hier irgendwo ganz in der Nähe. Was geht da unten vor? Grollte die Hoch- und Großmeisterhexe und spähte vom Podium herab. Mildred hat gerade Hundeköttel gewittert, euer Hochwohlgeboren, rief jemand zu ihr empor. Was ist das für ein Unfug? Rief die Hoch- und Großmeisterhexe. Sie hat Hundegöttel auf dem Geeks. Hier in diesem Saal gibt's keine Kinder. Halt, halt, rief die Hexe, die sie Mildred genannt hatten. Seid mal ganz still, bewegt euch nicht, ich hab's schon wieder. Ihre riesigen Nüsternrüschen wedelten wie ein Flossenpaar auf und ab. Jetzt wird es stärker, jetzt wirft's mich fast um, könnt ihr das denn nicht riechen? Alle Hexennasen im ganzen Saal reckten sich in die Luft und alle Nüstern begannen zu beben und zu schnuppern. Sie hat recht, rief eine zweite Stimme. Sie hat absolut recht. Hundeköttel, das ist es, stark und stinkig. Innerhalb von Sekunden hatte die gesamte Hexenversammlung in das unglückselige Hundeköttelgeheul eingestimmt. Hundeköttel, kreischten sie. Der ganze Saal stinkt. Pfui, pfui. Warum haben wir das nicht vorher gerochen? Es pestet wie ein Misthaufen. Irgendein kleines Biest muss sich ganz in der Nähe verstecken. »Sucht es«, schrie die Hoch- und Großmeisterhexe. »Nehmt seine Spur auf, scheucht es auf, folgt euren Nasen, bis ihr es am Wickel habt.« Die Haare auf meinem Kopf sträubten sich wie die Borsten einer Nagelbürste und der kalte Schweiß brach mir am ganzen Leibe aus. »Scheucht es auf, dies kleine Dreckstück«, kreischte die Hoch- und Großmeisterhexe. »Lasst es nicht entfliehen. Wenn es hier ist, dann ist es Zeuge unserer größten Geheimnisse geworden. Es muss auf der Stelle zermalmt werden.«